Ich kann Ihre Denkweise nicht nachvollziehen, Kollege. Natürlich ist es auch eine Frage der ästhetischen Position. Überhaupt, was meinen Sie mit elitär? Solche naturalistischen Geschichten funktionieren nicht in diesem Medium. Eine Erfahrung, die wir doch alle gemacht haben. Nein, ich bin sehr für diese Art der Stilisierung, für das Spiel mit der Metapher. Nicht die Geschichte, die Assoziation ist das Entscheidende. Messer. Kriminalhörspiel von Karl-Heinz Bölling. Ah, lieber Herr Mell, schön, dass Sie auch gekommen sind. Ich finde, Hörspielleute brauchen den Austausch, die Diskussion. Was macht die Kunst? Kommt drauf an. Manchmal flutscht es und manchmal nicht. Ja. Ich hatte ja immer auf Post von Ihnen gewartet. Aber Sie haben doch dieses Kriminalhörspiel von mir bekommen. So vor 2 Monaten etwa. Ach ja? Ja, ich habe versucht, Sie anzurufen, aber Sie waren nie erreichbar. Gehört der Krimi eigentlich noch zu Ihnen? Ich meine, zu Ihrem Bereich? Ja, natürlich. Sie haben mir... Ach, jetzt erinnere ich mich. Oh, entschuldigen Sie, ist wahrscheinlich liegen geblieben. Sitzungen, Tagungen, Verwaltungskram, nun ja. Sie wissen ja, ist nicht alles besser geworden. Was ist denn nun mit meinem Angebot? Reden wir offen, lieber Herr Mell. Ihre Geschichte fehlt die Spannung, der Biss, der Umschlag. Von vornherein ist klar, dass Ihr Autor auch der Mörder ist. Ja, dann, ich könnte ja noch ändern. Ja, ändern wäre gut, allerdings... Ja? Der Vorlauf, lieber Herr Mell. Wir haben unsere Planung für das nächste Jahr bereits abgeschlossen. Aber Sie haben mir damals doch gesagt, dass Sie den Krimi wollen. Sie haben ja recht, liebe. Allerdings muss dann aber auch das Manuskript die Qualität haben, die der Hörer von uns und von Ihnen erwartet. Nun sehen Sie mich doch nicht so an. Sie sind ein potenter Autor. Und mit Ihrer letzten Geschichte haben Sie bewiesen, dass Sie schreiben können. Um ehrlich zu sein, ich könnte das Honorar jetzt gut gebrauchen. Ich kann Sie gut verstehen. Ja? Ja. Nur, wir haben unseren Etat in diesem Jahr bereits überzogen. Und ich habe schon genug Ärger, glauben Sie mir. Gehen Sie mal richtig in sich, dann wird Ihnen bestimmt ein guter Einfall kommen. Und die Idee, wirklich, Mel, die Idee mit dem Autor, der in die Krise kommt, sehr schön, Ich wünsche Ihnen was, lieber... Ah, Herr Dr. Gebauer. Schön, dass Sie auch gekommen sind. Also, ich finde, Hörspielleute brauchen den Austausch. Arschloch. In mich gehen. Als ob das was bringt. Magdeburg, alles einsteigen. Magdeburg, ja. Ah, da kommen sie schon. Die Ratten mit ihren Aktenköfferchen. Ja. Und wissen Sie, wo die wieder aussteigen? Nein. Wo? Aha, in Braunschweig. Passen Sie auf, was passiert, wenn die sitzen. Im IC Berlin-Koblenz. Gleich geht's los. Trinken Sie doch nicht so viel. Ach, passen Sie doch auf, das spritzt. Kommt nicht wieder vor. Ja. Ah, nun passiert es. Die wilden Männer haben das Abteil bestiegen. Ja. Und nun? Klack. Klack. Aktenköfferchen auf. Und was zu arbeiten oder zu lesen raus. Ja. Arschlöcher, die höhere und kleinere Angestellte helfen dem Osten. Na, bieten ihr Wissen an. Wichtiges Geld. Na und? Ist doch schön. Wissen ist immer gut. Mhm. Was wissen Sie denn so? Ich? Was ich weiß? Na, was man so erlebt hat im Leben. Hm? Und was habe ich erlebt? Ja, überleben. Scharf überleben. Mensch, diese verhuschten Häuser da draußen. Plattgemachte Fabriken, Mensch. Also ich habe erlebt. Ja, zum Beispiel Volksschule. Ne? Schlagende, boxende Lehrkörper. Und dann? Lehre. Als Erzieher hier. Ne? Klempner. Ja. Und Installateur. Coca-Cola. Verstehen Sie? Ich meine Gas, Wasser, Scheiße. Mensch, diese grauen, geduckten Häuser, das nervt da draußen. Aber gewaltig. Ehemalige DDR. Coca-Cola. Gleich geht's über die Grenze. Wo? Ja. Mitten im Feld? Bitte schön. Mitten durch eine Kartoffel? Wie bitte? Hey, hier, Bimmelmann. Hierher. Ich hab Hunger und Durst. Bitte, Sie wünschen Bier, heiße Bockwurst? Ja, 4 Dosen Bier. Und ein paar Würste mit Senf, bitte. Ja, kommst du so? Mit 30 Mark hin? So, bitte, der Herr. 30 Mark, wie ist es? Da fehlt 2 Mark. Ah, fehlt 2 Mark. Arschteuer, ja. Hier, komm, 5 Mark und ab dafür. Los, geh weiter bimmeln. Wieder ein Mord an einer Frau in Berlin. Hier steht's, hier in der Zeitung. Aha. Sind Sie der Mörder? Ich? Ja? Na, ich nicht. Meinen Sie wirklich, ich könnte einen Menschen umbringen? Sehe ich so aus? Jeder Mensch ist in der Lage zu töten. Haben Sie mit sowas zu tun? Ich? Nein. Das heißt, manchmal, ja. Wissen Sie, ich komme von so einer Hörspielwoche in Berlin. Ach, Sie schreiben Hörspiele? Ja. Interessant. Früher hat man sowas öfter gehört. Aha. Und Sie schreiben Hörspiele? Ja. Na, jedenfalls bin ich kein Polizist, hä? Da, Helmstedt. Jetzt fahren wir über die Grenze. Ach, ich merke und sehe und höre nichts. Oh, ich bin müde. Hey, Sie. Ja? Sie schnarchen. Ja. Träumen Sie? Ja. Sie schnarchen. Hast du dich verlaufen, Kleine? Nee, ich bin schon drinnen. Bist du das Brandenburger Tor? Ich bin das Loch, wo man in den Westen kommt, Kleine. Alles jetzt eine Soße. Sei mal still. Hör mal auf. Ich hab was gehört. Da hat einer geschrien. Da hat ein Mörder geschrien. Ein grausames Bild hat er gesehen. Sich selber. Die eigene Vergangenheit stieg bei dem Mörder hoch. Die eigene Geburt. Sein eigenes Grab. Seine eigene Bude. Wo er wohnt. Zwischen Leichen. Was sind das für Leichen? Was sind das für Leichen? Hm? Ich sag's dir. Meine toten Träume. Meine Fantasien, die nicht aufblühten. Mein beschissenes Leben, das immer wieder nur ein Anfang ist. Wer bist du? Ich? Ach, ein Nichts. Ein Verlierer, der über den Ansatz nicht hinauskommt, der nichts zu Ende bringt. Ein Krüppel mit guten Absichten. Jetzt zieh mal deinen Regenwurm raus, ich muss arbeiten. Sind Sie der Mörder? Mann, quatsch mich nicht an, du Blödmann. Geh nach Hause. Ist ja gut, sehr gut. Ist ja in Ordnung. Ich kenne sowieso keine Tote. Ich kenne niemanden, der tötet. Die sind selten. Hau ab! Nein, nein, bitte, bitte, lass mich. Noch einen Augenblick. Du bist so, so traumhaft schön. Es ist wie, wie in einem anderen Leben in dir. Da bin ich wieder. Hey, Erika. Ja, sehe ich. Ich sehe dich. Ist das eine tolle Begrüßung? Gib mal einen Kuss. Für 2 Tage Berlin. Komm, mach keine Schau. Hey, ich hab dir was mitgebracht. Ganz scharf. Was? Was scharf? Ein Messer. Mit Berliner Beeren am Griff. Was soll ich denn damit? Ja, nur so. Andenken. Nimm's, Erika. Hey, Karl-Heinz, was soll ich denn mit dem Messer? Wisst ihr nicht? Gut. Steck ich's eben ein. Bist du besoffen? Ist Post gekommen? Ja. Finanzamt. Zahlen sollst du. Was? Das kann nicht stimmen. Mhm. 3.500 Nachzahlung? Wo soll ich denn das hernehmen? Hol's dir. Von deinen Rundfunkleuten. Na, wie denn? Nee. Ah, ist denn kein Sekt da? Musst ja allerhand erlebt haben in Berlin. Ich hab dir extra Bier gekauft. So bin ich auch nicht, wie du mich immer darstellst. Ich halt schon zu dir. Aber was ist mit meinem Haushaltsgeld? Da kommt mal was von deinem Rundfunk und dann wieder nichts. Was soll ich überhaupt sagen den Leuten auf der Straße, warum du nicht da arbeitest? Das ist keine Arbeit, tippen. Das machen die alle nebenbei. Jetzt bist du aufgedreht, weil du von deinen Hörspielredakteuren aus Berlin gekommen bist. Aber die bekommen ihr Geld. Regelmäßig. Das ist der Unterschied. Komm, sag was. Und warum arbeitest du nicht? Ich? Für deine Faulheit? Nee, mein Lieber. In Berlin, ja, da redeten die wissenschaftlich über das Hörspiel. Die standen zusammen wie die Kinder. Das ist doch merkwürdig, ne? Weil sie doch Erwachsene sind. Hat dein Hörspiel, was da gelaufen ist, wenigstens den ersten Preis bekommen? Nein. Gewonnen hat ein Tierpark-Hörspiel. Mhm. Und was ist denn nun mit dem Finanzamt, mit dem Geld? Kannst du an Stunden lassen? Da werden wohl Raten rauskommen mit 1.000 Mark im Monat. Du hast uns in eine Scheiße eingeritten. Wie ich mit dem neuen Leben anfing, hab ich mir das ganz anders vorgestellt. Ja, jetzt kommt die weinerliche Leier. Alles hinschmeißen, nur weil so ein hergelaufener Kulturredakteur meint, du hättest ein Talent. Und was ist draus geworden? 3 dämliche Geschichten in 2 Jahren. Zufallstreffer. Und der Rest? Absagen. Geht durch den Tag wie ein Penner. Du und ein neues Leben anfangen. Das hast du damals auch gewollt, als wir aus Dresden abgehauen sind. Immer fängst du wieder ein neues Leben an. Neues Leben. In Wahrheit kommt immer wieder die alte Leier bei raus. Deine Faulheit wird dich jedenfalls nicht umbringen. Du bist doch zu nichts fähig, zu nichts. Aber darauf bist du ja noch stolz. Kein Wunder, dass wir hier hängen geblieben sind. Hör auf jetzt! Was machst denn du mit dem Messer da? Was denn? Hör auf, dir mit dem Messer unter den Fingernägeln rumzupulen! Hier, da, der Kontoauszug, 2.500 Miese! Das ist die Wahrheit! Was du da zusammenspinnst, ist Fantasie! Wie soll das weitergehen, Karl-Heinz? Komm, sag's mir! Was denn? Was weitergehen? Ich glaube, du bist nie erwachsen geworden in deinem Leben. So? Glaubst du? Vielleicht hast du recht. Herr Lindner, gibt es ein Rezept für Erfolg? Also ein gewisses Rezept gibt es sicherlich nicht. Ich sag immer, man... Hast du das in der Zeitung gelesen? Das ist, glaube ich, das Allerbeste. Nee. Gerade in diesem Beruf ist... Was gibt's denn? Der hat so ein Bekloppter nichts Besseres zu tun und schneidet mit dem Messer alten, gehbehinderten Frauen den ihre Handtaschen ab, klaut den Inhalt der Handtaschen und schmeißt sie dann in den Papierkorb. Die wollen jetzt auch schon 20 Mark haben im Jahr. Bleigebühr. Stadtbücherei? Ja, die... Genau die. Peng, peng, peng, peng. Wie viele Bücher nehmen Sie? 4. Und in einem Monat bitte zurück. Mhm. Peng, peng, peng. Ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. 20 Mark. Es gibt Filmschauspielerinnen, die schämen sich nicht, nackt vor der Kamera sich zu produzieren. Dabei haben die Weiber alles am gleichen Flick. Was die Männer daran so anzieht, ist mir schleierhaft. Du bist eine Frau, das verstehst du nicht. Ah, das Wetter wird morgen schön. Wollen wir was unternehmen? Aber nur, wenn du bezahlst. Womit denn? Mal mit Geld. Weißt du noch? Ein Haus wollten wir uns mal bauen. Und was ist draus geworden? Nix. Die Jahre sind vergangen, alles auf Pump gekauft. Abzahlung. Und was du mir alles ins Ohr geflüstert hast. Und was ist da draus geworden? Wieder nix. Jetzt bist du ein unbekannter Lieferant von Hörspielen, die keiner versteht und niemand hören will und nicht mal jemand kauft. Komm, hör auf damit und fang endlich an zu arbeiten, aber diesmal was Richtiges. Was Richtiges? Arbeiten. Übrigens, ich werde jetzt wieder ein Krimi schreiben. Ja, als nächstes. Und diesmal einen richtigen Krimi, was? Ja, ja, ja, ich bin schon dabei. Ja, ja. Schon fast fertig. Kannst du doch gar nicht. Wart's ab. Wirst schon sehen. Eine ganz normale Arbeit. Tippen. Sag, stimmt doch. Ganz normale Arbeit. Stimmt. Du stehst auf dem Blatt Papier und ich hab dich dahin geschrieben. Und ich sag, du bist ein Mörder. Und du bist der Berliner Frauenmörder. Und du erwürgst die Frauen. Du erstichst sie. Du erschießt sie. Mach's mal auf, sag ja. Ich sag ja. Und ich sag, du kennst mich nicht. Ich lauf frei rum und ich hab vielleicht kein schlechtes Gewissen, weil ich... Was bin ich? Du bist ein Schwein. Ein eiskaltes Schwein. Nein, das bin ich nicht. Ich war auch mal ein Kind. Und schau, ich hab dir Fotos. Sind meine Eltern. Was war es gewesen? Du bist heute ein Mörder. Lass mich. Ich will weg. Warte, ich schreibt er. Dein Opfer. Ich bin unschuldig. Ich wollte nur nach Hause gehen. Ich habe niemandem etwas getan. Ich bin unauffällig. Ich habe mein ganzes Leben noch vor mir. Ich glaube an nichts mehr. Seitdem liebe ich dich. Ich vergebe dir. Schwachsinn. Ja, hier Mel. Wie? Ja, aber... Aber Sie haben doch bei unserem letzten Gespräch... Was heißt denn hier Logik? Ja, denken Sie, mein Leben ist immer so abgelaufen? Es gibt eben auch Dinge im Dasein, die sind einfach, ja? Na, unerklärlich, ja. Was? Haben Sie Chaos gesagt? Dann haben Sie nichts verstanden. Nichts. Was? Realismus? Ich weiß nicht, was ihr damit meint, kenne ich nicht. Himmel und Erde, ja, klar, die entscheidenden Sachen, die passieren nun mal zwischen Himmel und Erde. Bitte? Ach, machen Sie doch, was Sie wollen, Sie. Was ist denn? Dieses Arschloch. Jetzt nimmt er meine neueste Geschichte auch nicht. Ach. Und das versprochene Geld, was ich nicht hab, ist schon ausgegeben. Überhaupt, was ist denn das, ein Krimi? Im Grunde sind Krimis langweilig, dämlich. Es gibt überhaupt keine Krimis. Du bist der Versager, Karl-Heinz. Was redest du? Humphrey Bogart. Da habe ich mal einen Film gesehen. Da spielte der einen Killer. Ja. Und da kommt er dahin, wo er aufgewachsen ist und will seine Mutter besuchen. Aber die beschimpft ihn, weil sie weiß, dass er ein berühmter Mörder ist. Und sie hat nichts zu tun, als ihren Sohn wie ein Waschweib zu beschimpfen. Ja, und der Bogart, der wird wieder eiskalt. Knallt Menschen ab. Er sticht seinen Freund und schmeißt ihn ins Wasser, hä? Und zum Schluss da erschießt er dieser Freund ihn, der war nur schwer verletzt. Bogart hatte ein Messer. Ja, der hatte ein Messer und damit konnte der gut umgehen. Bogart konnte Krimi machen. Spannung kommt aus dem Hirn. Was bist du nur für ein hirnloser Idiot? Der Mörder sagt, der Mörder ist weg. Der Mörder ist verschwunden. Der Mörder ist unbekannt. Der Mörder ist ins Ausland geflüchtet. Da, wo es schön ist, wo man Urlaub macht. Warum ist nichts im Kühlschrank, Erika? Das ist alles leer. Ja. Ein Killer in den Staaten, der hatte mal folgende Idee. Der hat den Toten eingefroren und nach einem Jahr auf die Straße gelegt und wieder auftaut und warm wurde und stank da. Da kamen erst die Hunde und dann die Bullen. Ja, und was dachten die Bullen? Die dachten, der Mann ist erst eine Woche tot und so konnten die nachforschen, was sie wollten. Das stimmt alles nicht, ja? Denn wer schon ein Jahr in Wirklichkeit tot ist, da erinnert sich niemand dran. Natürlich schob dieser Killer alles auf seine Kindheit, aber man kann seinen Vater oder seine Mutter nicht für alles Erika? Hörst du mir überhaupt zu? Ja, ja. Wo ist denn mein Essen, Erika? Du kriegst nichts mehr. Ohne Geld läuft hier nichts mehr für dich. Spinnst du? Soll ich verhungern? Ja, von mir aus grad Bier. Na, hör mal, lass den Scheiß. Das ist kein Spaß mehr. Ich bin nicht so wie meine Oma. Immer am Opa nach dem Mund. Ja, Fritz. Darf ich, Fritz? Gibst mir Geld, Fritz? Und bügeln und waschen. Und wenn Fritze wollte, Beine breit und 7 Kinder großziehen. Hast du was gegen 7 Kinder? Gar nichts. Gar nichts. Aber Fritze war nie daheim. Der war immer auf Arbeit. Und wo sind die geblieben, die Kinder? Bei den Steuern sind die geblieben. Finanzamt. Verstehe kein Wort. Ja, gut, dann bleib dumm. Jedenfalls bezahlt deine Nachzahlung. Von mir bekommst du erst wieder Essen, wenn Geld auf dem Tisch liegt. Ja, ich werde arbeiten. Wenn ich für den, dann für einen anderen. So. Also, reißt die Pistole hoch und zielt. Und Schuss. Schuss? Wie du dir das vorstellst, so geht das nicht. Morden, das ist wie beißen. Wie streicheln. Wie etwas spüren. Sitzt du ein in Amerika? Kommst du auf den elektrischen Stuhl? Mensch, Erika, ich hab Hunger und Durst. Morden, das ist wie starke Schmerzen haben. Das ist wie nicht geliebt sein. Das ist wie fremd sein. Sagte das Opfer. Erika, wenn du nicht mehr für mich kochst, gehe ich in die Kneipe. Ja, hau ab! Ich bin sowieso im Geist! Karl-Heinz? Ein Tonband. Hat eine Kassette laufen und ist außer Haus. Was soll denn das werden, wenn's fertig ist? Haut nachts aus der Wohnung ab. Das hat er ja noch nie gemacht. Schlaft, bis euch die Eier kochen. So lange pennt. Ja, geistigen Penner, ja. Alles geistige Penner. Also ich verkehre im Gegensatz zu euch mit wirklich klugen Leuten. Ja? Sehr kluge Leute. Und die verwenden total andere Wörter als ihr. Ja? Es kommt eben nicht nur aufs Essen und Trinken an. Und aufs, ja? Versteht's schon? Aufs Denken kommt es an, ja? Auf das Denken. Denken. Weißt du? Und was man denkt, das spricht man aus. Ja? Das muss einfach aus. Ja, weil ihr miesen, einfachen Denker, ja. Denker. Das ist einfach. Ja. Ich kann aber blöden Fratzen einfach nicht mehr sehen, ja? Dann gehen wir wieder ein bisschen rüber. Ey. Wisst ihr, was das ist? Das ist hier ein Messer. Das ist ein wunderbares, scharfes Messer. Das habe ich... Seht ihr, da ist sogar ein Berliner Bär eingelegt auf hier im Griff drin, so. Ja? Das habe ich mitgebracht aus Berlin. Ja. Ah, das ist aus Berlin. Wisst ihr denn überhaupt, wo das liegt, hä? Berlin? Ja, das wisst ihr doch gar nicht, wo das Berlin liegt, Mensch. Keine Ahnung von Berlin. Könnte er sogar Politiker werden in Bonn, die wissen. Also, naja, wollen wir das mal beiseite. Ja, das ist hier das Messer, ja? Das ist aus Berlin. Da war ich nämlich. Ja, kannst du mal zuhören, was ich dir erzähle? War ich beim Hörspielwettbewerb, ja? War ich da selber. Ich, ja? Und da war ein Saal, da waren 3000 Menschen drin. Oder noch mehr. Und die haben gestaunt, ja? Nur über mich, verstehst du? Was habt ihr dämlichen Arbeiter an euch, worüber man staunen könnte, ne? Was? Ja, fällt mir ein Stein. Fällt mir noch gar nicht ein, ja. Also, und könnt ihr vielleicht mit hier Geld umgehen? Na, das ist ja nur wieder das Tollste. Das könnt ihr natürlich nicht mit Geld umgehen. Wieso? Werdet ihr euch fragen. Wieso? Warum können wir denn nicht mit Geld umgehen? Wir Maurer und Verkäufer und Büro. Dingsbums da Affen, ja? Wieso nicht? Na, das kann ich dir sagen, Kumpel. Weil, komm her, ich will dir sagen, weil ihr seid dumm. Dumm. Ja, also man könnte auch sagen, blöde, ja? Aber dafür könnt ihr nicht. Ja? Musst du nicht schämen. Hey, komm mal, was siehst du mir? Hey, du, was klotzt du? Das ist ein feiner Pinkel, hä? Ja, bist du wohl nicht von hier. Komm mal her, komm mal rüber, komm mal. Ich lade dich ein zu einem Bier. Aber kennen wir uns nicht irgendwo? Klar, irgendwoher kenne ich dich. Ach, bist du vielleicht aus Berlin? Bist du... Ach, bist du nicht der Preisträger? Der Dichter, den sie alle beklatscht haben? Hä? Bist du... Bist du das? Ich weiß nicht, ob das... Ach, was weiß ich denn nicht. Komm, lass uns das Bier zusammen trinken. Ich sag dir, es kommt nicht darauf an, was man macht und was man kann, weißt du? Darauf kommt's nicht an. Kommt nicht. Weißt du, worauf es ankommt? Auf das Herz kommt's an. Aufs Herz. Verstehst du? Es kommt immer nur aufs Herz. Oh Mann, bin ich besoffen. Erika, ich bin's. Wo kommst denn du her? Wo bist denn du die ganze Nacht gewesen? Oh, wie siehst denn du überhaupt aus? Oh, dieser Blick, was ist denn mit deinen Augen? Ja. Wie viel hast denn du getrunken? Ich bin die ganze Nacht durch die Stadt gelatscht, hab ein bisschen nachgedacht, so gegrübelt, verstehst du so. Naja, so fantasierend. Ach, nachgedacht. Und worüber? Worüber? Naja. Zum Beispiel, warum es Reiche gibt. Aha. Ja, warum es Mittelreiche gibt. Mhm. Und warum es Arme gibt. Mhm. Und warum die Armen nicht kapieren, dass das Geld, was sie bekommen, hier ihre verkaufte Arbeitskraft ist. Und dass sie der Reiche überhaupt nicht bezahlt, ja, sondern die Malocher, ja, die bezahlen sich das selber. Naja, oder so ungefähr. Ja, ungefähr. Aber die größten Schweine sind da wirklich die Finanzämter. Ja, die kassieren dumm, blöd Geld von so einem kleinen Hörspielschreiber. Und ich habe kein Mittel zu entscheiden, wie und wofür mein schönes Geld eingesetzt wird. Ja? Sag mal, hast du Fieber? Komm mir mal die Hand weg, so. Geh weg von meiner Stirn, ich bin gesund. Ich will nur wissen, wo du gewesen bist. Sei ich doch in der Kneipe. Ich hatte Durst. Ach Mensch, ich bin müde, lass mich in Ruhe. Ach, willst du dich jetzt also ins Bett legen, ja? Hast du was dagegen? Was machst du denn da? Versteckst du irgendwas? Nein, nichts. So, und in welcher Wirtschaft bist du gewesen? In welcher? Na, hier, im armen Dorfwirt. Was willst du denn? Weißt du eigentlich, dass heute allein 4 Überweisungen fällig sind? Insgesamt 1450 Mark. Ja, das weiß ich. Und? Woher willst du das Geld nehmen? Mensch, musst du hier so rumstehen? Ja, ich hab dich was gefragt. Ja, das Geld. Was suchst du denn da drin, ne? Mein Messer, das ist schon mein Messer, das aus Berlin. Ach, dein schönes Messer, das hast du wohl verloren. Ja, weiß nicht, möglich. Ach komm, nur sag mir, wo du gewesen bist. Mein Messer, warum denn? Stimmt das etwa nicht mit der Kneipe? Also gut. Gott, wenn du mir keine Ruhe lässt, dann gehe ich erst zur Post. Ja? Geld überweisen. Geld? Geld überweisen? Wo hast du denn das her, ha? Erklär mir mal, wo du Geld her hast. Ich? Habe ich gefunden. In meiner Jackentasche. Aha, so gefunden. Ja. Hat dir einer in deine Jackentasche gesteckt, ja? Keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht, keine Ahnung. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Ich bin, hör da mal, ich bin durch den Park gelaufen, ja? Und auf einmal, da wurde mir so schwummrig. Weil du wieder besoffen warst. Und da habe ich mich auf eine Bank gelegt. Nur so einen Moment, bin eingeschlafen. Ja? Mhm, als du aufgewacht bist, hast du das Geld in deiner Jackentasche. Ja. Genau so war's. Ja, einer wie du gehört in die Idiotenanstalt. Was ist denn mit deinen Augen? Was starrst du mich so an? Du hast doch irgendwas. Komm, leg dich ins Bett. Ich? Ich gehe jetzt zur Post. Einzahlen. Was ist gewesen? Ich möchte wissen, was ich getan. Habe ich was? Dann muss man gehen, wenn man was getan hat. Da rennst du vor dir selber weg, aber es ist im Kopf. Und das trägst du wie Bier im Glas mit dir rum. Bist du der, der mich erstochen hat und beklaut? Du bist es. Ein dreckiger, mieser, einfallsloser Mörder. Ich? Aber nein. Ich kann mich nicht erinnern. Einen Menschen umbringen, ich? Sie haben mich gefunden um 6 in der Frühe. Ich lag im Dreck mit aufgerissenen Augen. Blut, überall Blut. Sag mir, warum lebe ich eigentlich noch? Ja, du armes Schwein. Warum lebst du noch? Du bist frei, noch frei. Wie in der Sekunde, wo du das Messer in der Hand hattest und dann... Bitte glaub mir, ich kann mich ja nichts erinnern. Würde alles drum geben, wenn... Ach, Scheiße. Hör schon auf zu bereuen. Wozu? Weißt du, wer ich bin? Ein beschissener, kleiner, erfolgloser Schreiberling. Und weißt du was? Ich wollte immer mal einen Krimi schreiben mit einem richtigen Ort, aber... Ich hab's nicht gekonnt. Vielleicht habe ich dich auch nur, weil meine Fantasie am Ende ist. Ausgeblutet, verstehst du? Da ist einem die plumpe Wirklichkeit so nah, das armselige, langweilige, eintönige Leben. Hast du dazugehört? Na, sag doch was. Wo bist du? Ich gehe über Häuser, über Berge. Ich habe Wolkenschritte. Ich bin wieder zurück. Ich bin wieder bei dir. Mhm. Naturgemäß. Da reiben wir uns. Reiben uns ab. Auch die Möbel reiben sich ab. Schließlich geht nach und nach alles kaputt. War das gut gesagt, hä? Ich bin ein Poet. Weißt du, was das ist? Ein Poet? Ein Fall für den Psychiater bist du. Ich hab's gefunden. Dein Messer. Gib's her. Sofort. Schau dich im Spiegel an. Die nackte Angst. Warum? Sag's mir, warum? Was siehst du mich so an, als hätte ich... Ja, sprich weiter, sag's. Als hättest du... Ich hab das Geld nicht. Deine Jacke, ich hab sie gewaschen. Sie war voller Blut. Blut? Ja. Ich hab mich entschieden. Ich werde dich verlassen, ich gehe weg von dir. Das kannst du mir nicht antun, Erika. Das ist was ganz anderes. Unsere Ehe. Das hat nur mit uns beiden zu tun. Mit mir. Und mit dir. Da haben wir damals doch gesagt, ja, Ich will bei dem Beamten dort mit der schönen Stimme, beim Standesamt. Ne? Und jetzt bist du gegen mich. Das Vertrauen, Erika, das Vertrauen. Wo? Auch wenn ich von ganz unten komme, ja? Ich hab Fantasie. Erika, ich hab Einfälle. Und ich hab mir alles alleine beigebracht. Die Regeln und so. Hä? Glaub mir, eines Tages da brummt das mit der Schreiberei. Da schwirrt das Moos nur so an. Ich kenne nur einen, der daran glaubt, dich. Ich muss weg von dir. Es wird nicht lange dauern, dann ist die Polizei hier. Sie werden dich finden. Wenn es so war, dann... Ich meine, vielleicht gibt's keine Zeugen. Mein Mann, ein Mörder, bringt Menschen um. Wegen Geld, du ekelst mich an. Wie redest du denn mit mir? Wir sind verheiratet, ja? Ja, glaubst du, sowas nützt sich nicht ab? Verändert sich nicht? Macht nicht langweilig? Wir haben die Wohnung gemeinsam gemietet, ja? Und du hast fleißig unser gemeinsames Geld zum Fenster rausgeworfen für Gesichtscreme und dreilagiges Klopapier, weil du ja so einen schönen zarten Hintern hast. Jetzt lenk nicht ab, du bist der in der Scheiße steckt, ganz allein du. Bin auch nur ein Mensch. Ein Mensch, ja, dass ich nicht lache, ein Mensch. Verkriecht sich den ganzen Tag im Schlafzimmer und hämmert auf der Schreibmaschine rum wie ein Blöder. Und was kommt dabei raus? Müll, nur Müll. Lass mich in Ruhe. Du musst doch verrückt sein. Töte deinen Menschen. Ich begreife es nicht. Wegen diesem Scheißgeld. Ich bin heute Morgen im Park gewesen. Und da ist mir ein Gespenst begegnet. Das Opfer. Ein großer, lebendiger Mann. Na, siehst du, ich hab's gewusst, du hast Wahnvorstellungen. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist, Erika. Als wäre ich ein anderer jetzt. Hör auf zu saufen, Karl-Heinz. Ein richtiger Schreiber säuft nicht. Aber deshalb trinkst du ja, weil nichts ist, nichts kommt, aber gar nichts kommt. Nur Mettwurst. Deine ganze Fantasie, nur Mettwurst. Ich muss an die Luft jetzt. Ich muss an die Luft. Ohne Auto? Nee. Weißt du, ich hab einen erstochen. Und sein Geld, das hab ich. Und morgen kaufe ich mir ein tolles Auto und dann brause ich hervor. Und dann kannst du dein dreckiges Loch auf Leder aufmachen. Besoffenes Schwein, hau ab, Mann. Mach hey, Sense. Hey. Sag mal, wen hast du erstochen? Ich hab da was in der Zeitung gelesen. Hey, du. Ich hab niemand erstochen. Ich bin kein Krimineller. Aber eben hast du doch gesagt... Alles Quatsch. Ist sowieso alles Quatsch. Ach, verpiss dich, Mann. Geh zum Pfarrer, wenn du dich ausquatschen willst. Hier gibt's was anderes. Hier gibt's Natur pur. Meinst du, die kommen? Wer? Wer kommt? Die Polizei. Zu mir. Ich hab Schiss. Du, so ein Gefühl. Ein ruhiges Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Bubi. Kommissar Regner, sind Sie Frau Mell? Ja. Das ist meine Kollegin, Frau Berger. Guten Tag. Guten Tag. Wir möchten Ihren Mann sprechen. Ah, mein Mann. Karl-Heinz, kommst du mal? Ja, bitte, dann treten Sie mal näher. Danke. Hier, dann bitte. Mhm. So, was wollen Sie denn von ihm? Es geht um eine Überprüfung in Zusammenhang mit einem Verbrechen. Verbrechen, ne? Ob Ihnen da mein Karl-Heinz weiterhelfen kann? Ach, guten Tag. Tag. Ich kenne Sie doch. Nein, das war doch hier die Zugfahrt von Berlin. Ja, natürlich. Ich erinnere mich. Der Mann mit den Bierbüchsen. Ja, naja, ich wusste ja nicht, dass Sie von der Polizei und... Betriebsausflug, Herr Mel. Ja. Tja, darf ich Ihnen vielleicht irgendwas anbieten? Nein, nein, vielen Dank. Herr Mel. Ja? Wir ermitteln in einem Mordfall. Das Opfer ist ein gewisser Heinz von Semmering. Ach, Sie meinen den Dichter, der in Berlin den Hörspielpreis gekriegt hat? Ach, Sie kennen ihn? Nicht direkt. Er wurde in der vergangenen Nacht erstochen, im hiesigen Stadtpark. Semmering zechte gestern Abend im armen Dorfwirt, genau wie Sie. Nach Aussage des Kellners verließen Sie unmittelbar nach Semmering das Lokal. Ja, das ist schon möglich. Aber das muss ja wohl noch nichts bedeuten, oder? Es war bekannt, dass Semmering oft über Geld sprach. Er spielte gern den Wohlhabenden. Es gibt einen Zeugen, dass Semmering auch Ihnen gegenüber von seinen Erfolgen gesprochen hat. Ja, das kann sein, aber ich sage Ihnen, deshalb bringe ich noch lange keinen Menschen um. Das haben wir auch nicht behauptet, Herr Mel. Ja, naja, und weshalb kommen Sie denn ausgerechnet zu mir? Dass Sie Semmering durch den Park gefolgt sind, daran werden Sie sich doch erinnern, oder? Nein, das ist alles wie ausgelöscht im Ankommen. Na, Sie müssen wissen, wenn mein Mann erst einen gebechert hat, dann gibt's oft kein Ende. Und dann weiß er nicht mehr, was er tut. Und mit der Erinnerung, ja, da stimmt's auch hinten und vorne nicht. Halt den Mund. Wieso denn? Was redst du denn wieder? Nehmen wir mal an, Herr Mel, Sie hatten die feste Absicht, sich an Semmering zu bereichern. Und Sie wussten, dass er die Geldscheine locker mit sich herumtrug. Was soll das heißen? Also ich bitte Sie, ich bin kein Mörder, verdammt nochmal. Also ich habe ihn nicht getötet. Es mag sein, dass Sie das tatsächlich nicht vorhatten. Sie wollten nur das, was er in der Tasche trug. Ja, ja, ich meine, ich bin ihm gefolgt, ja, eine Zeit lang. Ich war zu besoffen, ja, mir wurde schwindelig, auf einmal. Und auf irgendeiner Parkbank bin ich dann eingepennt. Semmering wurde erstochen. Mit so einem Souvenirmesser aus der Hauptstadt, Herr Mel. Ach, aber... Ja, ich sag Ihnen doch, ich war viel zu voll. Ja, das müssen Sie mir glauben. Ein Teil vom Griffstück haben wir gefunden. Unmittelbar am Tatort. Und dann wären da noch die Fußspuren, Herr Mel. Was? Im Park. Wir haben übrigens drei. Die des Opfers, die eines männlichen Verfolgers, die allerdings nicht direkt bis zum Tatort heranführen, und die einer Frau, die Semmering und ihnen folgte. Sie war es vermutlich, die sich dem Semmering unmittelbar näherte und ihn niederstach. Aber ich meine... Hier, wenn Sie das bitte zur Kenntnis nehmen möchten, wir würden uns gern ein wenig in Ihrer Wohnung umsehen. Bitte, bitte. Ach ja, und Ihre Schuhgröße interessiert uns. Meine? Besonders Ihre, Frau Mel. Was soll das denn? Ich nehme an, Sie besitzen so ein paar, ja, ich vermute, es sind Sandalen. Ja, wer hat keine Sandalen? Naja, eine durchgehende Sohle jedenfalls. Und dann natürlich die Tatwaffe. Oder haben Sie die schon entsorgt, Frau Mel? Erlauben Sie mal, Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. In jedem Fall müssen wir Sie bitten, mit uns zu kommen, Frau Mel. Was? Wie bitte? Wir haben da ein Stück von einem Fingernagel gefunden. Weiblich. Das Opfer muss versucht haben, sich zu wehren, bevor es verblutete. Erika? Ja, sag doch was, Erika. Wozu? Wozu denn? Wozu willst du denn noch was hören, hä? Was willst du noch hören? Du, oh, du Versager, du elender Versager. Was bist du denn? Was kannst du denn? Nichts. Reden, reden und dumm tun. Wenn er es nicht leben kann, dann vielleicht schreiben, habe ich immer gedacht. Aber nein, Irrtum. Nichts als Sprechblasen den ganzen Tag. Bla, bla, bla. Und nichts als Schulden, Schulden übers Jahr. Du wolltest also, dass man mich... Jawohl. Hast mich verfolgt, mir das Messer gestohlen, als ich auf der Parkbank... Ja. Und mir dann Semmerings Geld in die Tasche gesteckt. Ja, einmal muss man doch handeln, Karl-Heinz. Von nichts kommt nichts. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich von hier weg kann. Erika! Kommen Sie, gehen wir! Erika! Erika! Erika! Bier, heiße Bockwurst, Coca-Cola. Hey, hierher! Ich hab Durst. Ich will euch was erzählen. Auf einem Küchentisch kam ich zur Welt. Und zwei Schäferhunde lagen unterm Tisch. Die Sekunde, ja, wo man rausflutscht aus dem Loch. Das ist die Biografie. Ja, da reibt man sich sein Hirn und Herz ab. Und den kleinen Schwanz auch. Prost. Ja, ich bin Einzelkind. Und als ich später lesen konnte, da bin ich dann querbeet durch die Bücherschränke anderer Wohnung. Da war meine zweite Geburt. Ja, ich wollte immer sein wie diese Helden in den Romanen. Ja. Und jetzt? Wer bist du denn? Ich glaube, ich habe mich verirrt. Was willst du hier? In einem Labyrinth. Bier, heiße Bockwurst, Coca-Cola. Möchte der Herr Eva Adam eine Bier oder eine Klar. Bockwurst? Her damit. Was kostet das? 10 Mark, bitte. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Sind Sie auf der Rückfahrt oder... Da kommen ja die Buben und schleppen Aktentaschen in die Bank. Und in Magdeburg glänzt der Dom. Oh, was für ein wunderbarer, toller Wagen. Den möchte ich haben. Da müsste ich etwa pro Tag 10 Nummern machen für. Das kostet nicht die Welt, hä? Oder doch? Wir suchen und fangen den Frauenmörder von Berlin. Das war ein Schuss. Das Messer. Der Beweis. Mörder zu sein, halten die wenigsten aus. Der Mörder sagt... Ich bekomme Zwillinge. Ich stehe. Oh. Ich falle. Ich fliehe. Ich bin weg. Hey, Sie! Aufwachen! Ich habe geträumt. Schrecklich geträumt. Sie haben geschrien und gestöhnt. Ja, ich war in einem anderen Leben. Wir sind in Dortmund jetzt. Und Leben haben wir alle nur eins, weiß Gott. Wenigstens eine Gerechtigkeit. Sie haben ja keine Ahnung. Wahrscheinlich fehlt Ihnen die Fantasie. Und Ihnen der Anstand. Nehmen Sie doch bitte mal Ihre Beine weg. Ich will hier raus. Ja, das wollen wir alle. Raus. Raus und rein. Rauf und runter. Hey, ich komme, Erika. Ich komme. Und ich weiß jetzt, wie es gehen muss. Die neue Geschichte. Ja, du, Erika, du musst es gewesen sein. Ja, du. Eine starke Geschichte wird es werden. Und spannend. Und alle werden sie haben wollen. Alle. Und ich? Ich? Was weiß ich? Was weiß ich? Das Messer. Kriminalhörspiel von Karl-Heinz Bölling. Es spielten Karl-Heinz, Hans-Jürgen Hörig. Erika, Katharina Tomaszewski. Kommissarin, Birgit Edenharter. Kommissar, Klaus Herrn. Mörder, Horst Lampe. Opfer, Karl-Heinz Kuinski. Anschaffende, Andrea Solter. Redakteur, Udo Schenk. Zugkellner Sergej Gladkirch. Musik Thomas Preisler. Dramaturgie Thorsten Enders. Regieassistenz Alexander Tschiedrich. Schnitt Tina Emmerling. Ton Bernd Friebel. Regie Albrecht Sokau. Produktion Deutschlandradio Berlin 1995.